I want to speak about faith. Heute früh möchte ich sprechen über den Glauben. Repentance. Über Buße. And paradigms. Und auch über Paradigmen. Do you know what a paradigm is? Wisst ihr, was ein Paradigma ist? Before I tell you, let's pray. Bevor ich euch das sage, lasst uns beten. Father in heaven, thank you for this morning. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. I pray that your spirit would fill us. Ich bitte darum, dass dein Geist uns füllt. Speak to us. Zu uns spricht, that your word would be clear, dass dein Wort einfach ganz klar ist, sharp as a knife, scharf wie ein Messer, and two sides, zweischneidig, cutting and healing, auf dass es auf der einen Seite schneidet, auf der anderen Seite heilt. Speak to us, sprich zu uns clearly, ganz klar. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. I'm sure everyone knows what a paradigm is, but if you don't, also ich denke, dass jeder weiß, was ein Paradigma ist, aber wenn es vielleicht nicht so ganz ist. We all live in paradigms. Wir alle leben in Paradigmen. It's the way that we see our world. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Welt betrachten. Someone once said this. Es hat mal jemand gesagt. And it's very true. Oh, und das ist sehr wahr. The world is not as you see the world not as it is. Du betrachtest die Welt eigentlich nicht so, wie sie wirklich ist. You see the world as you are. Du betrachtest die Welt eher so, wie du selbst bist. Everyone sees the world differently. Jeder sieht die Welt anders. Many of us see the world somewhat similarly. Viele von uns sehen die Welt irgendwie sehr ähnlich. But everybody sees it through their own eyes. Und doch betrachtet sie jeder durch seine eigenen Augen. It's your personal paradigm. Das ist ein persönliches Paradigma. This week I was reading the book of Job. Diese Woche habe ich das Buch Hiob gelesen. And in the book of Job you see five different men. In dem Buch Hiob kann man fünf verschiedene Männer sehen. With five different paradigms. Und die haben fünf verschiedene Paradigmen. The book of Job is a debate. Und das Buch Hiob ist eigentlich eine Debatte. About why Job is suffering. Eine Debatte darüber, warum der Hiob so leidet. And everybody saw it differently. Und alle haben es irgendwie anders gesehen. Through the glasses of their paradigm. Durch die Brillen, die sie da auf hatten, die Brillen ihrer Paradigmen. And they saw the situation not as it was. Sie haben diese Situation nicht so gesehen, wie sie eigentlich war. But they saw the situation as they were. Sie haben die Situation so gesehen, wie sie waren. To illustrate a paradigm, um ein Paradigma zu illustrieren, there's a story about some naval maneuvers in England. Es gibt die Geschichte von Marinemanövern, die vor England stattfanden. And they were practicing their naval strategies in the fog. Und da wurden so Marinestrategien geübt, und zwar unter Nebelbedingungen. And suddenly these two ships were dead on course toward each other. Und plötzlich standen sich da zwei gegenüber, und das war direkt gegenüber der Kurs. So the captain said to the sailor, he said, signal to the ship, change course 20 degrees. Und dann sagte der Kapitän da zu dem Seemann und sagt, pass auf, signalisiere ihnen, sie sollen den Kurs wechseln. So they sent the signal with the light. Man wurde dann gemorst und sie haben das Signal gesandt. Signal comes back. You change course 20 degrees. Und dann kommt das Signal zurück. Sie ändern ihren Kurs 20 Grad. Captain says, you tell them I'm a captain. Und der Kapitän sagt zurück, sag ihnen, dass ich ein Kapitän bin. Change course 20 degrees. Wechseln ihren Kurs 20 Grad. Signal comes back. Zurück kam das Signal. I am only a sailor. Ich bin nur ein Seemann, ein einfacher Seemann. Change course 20 degrees. Aber sie ändern ihren Kurs um 20 Grad. Captain was furious. He was furious. Der Kapitän bricht aus vor Wut. He says, you tell them that we're a battleship. Du sagst ihnen, dass wir ein Schlachtschiff sind. Change course 20 degrees. Und dass er den Kurs zu ändern hat. Well, the signal comes back. Das Signal kommt zurück. We are a lighthouse. Wir sind ein Leuchtturm. Change course 20 degrees. Sie ändern ihren Kurs um 20 Grad. Who do you think changed course? Also wer hat seinen Kurs geändert? The captain. Der Kapitän. And he was totally humiliated. Er war völlig gedemütigt. Because his paradigm was flawed. Weil sein Paradigma einfach mangelhaft war. Flawed paradigms. Mangelhafte Paradigmen. All of our paradigms are flawed. All unsere Paradigmen sind irgendwie mängelbesetzt. 1. Corinthians 13 says, 1. Korinther Kapitel 13 sagt, that now we know in part. Jetzt wissen wir nur stückweise. All of our paradigms are flawed. All unsere Paradigmen, sie haben irgendwo Mängel, sie sind unzulänglich. Wenn wir dann vor dem Herrn stehen, dann werden wir erkannt sein, wie wir ihn erkennen werden. Now I want to show you a video. Ich möchte euch ein Video zeigen, that won an award. Das einen besonderen Preis gewonnen hat. And in this video you're going to experience a paradigm shift. Und durch dieses Video könnt ihr einen Paradigmenwechsel erfahren. You're going to experience the same thing that this captain experienced. Und ihr werdet die gleiche Erfahrung machen, wie dieser Kapitän gemacht hat. Because the paradigm is going to be very, very, very familiar. Ein Paradigma ist etwas, was eigentlich sehr vertraut ist. And suddenly it will change. Und plötzlich ändert es sich. And we'll be back. Und gleich sind wir wieder da. At the end it says, this is a true story. Am Ende heißt es noch eine wahre Geschichte. Paradigm shifts. Paradigmenwechseln. Means our the glasses that we view life with just changed. Das heißt, dass die Augengläser, mit denen wir das Leben betrachten, sich einfach total verändern. Since I got back from Liberia, I don't view my home the same anymore. Seit ich aus Liberia zurückgekommen bin, betrachte ich mein Zuhause eigentlich nicht mehr so wie vorher. There's nothing in my refrigerator. Es gibt nichts im Kühlschrank, that you can find in that village. Das man dort in dem Dorf finden könnte. Nothing. Nichts. Not a single thing. Nicht eine einzige Sache. My paradigm. Mein Paradigma was flawed. Es war mangelhaft. You realize that you're not living a normal life. Man kann erkennen, dass man kein normales Leben lebt. You're living an extremely highly privileged life. Es ist vielmehr so, dass wir ein extrem hoch privilegiertes Leben leben. Things that we're unthankful for. Und Dinge, für die wir vielleicht undankbar sind. There's no reason to be unthankful. Da gibt es überhaupt keinen Grund, undankbar zu sein. We're just kind of a spoiled people. Wir sind einfach irgendwie so ein bisschen verdorben. Paradigms. Paradigmen. My paradigm directly affects my lifestyle. Mein Paradigma hat eine direkte Auswirkung auf meinen Lebensstil. My attitude. Meine Einstellungen. My behavior. Und mein Verhalten. If I have a problem with my behavior, wenn ich ein Problem habe mit meinem Verhalten, you have to look to the paradigm. Dann müssen wir zuerst schauen auf das Paradigma, was dahinter steckt. Let's go to the Gospel of John. Gehen wir zum Johannesevangelium. I want us to experience a number of paradigm shifts today. Ich möchte, dass wir eine ganze Reihe von Paradigmenwechseln heute erfahren. At least one in terms of being thankful for what we have. Zumindest den einen, dass wir doch dankbar sind für das, was wir haben. Probably as we watched this film, there was many different kinds of paradigm shifts. Während wir diesen Film betrachtet haben, war vielleicht eine ganze Menge von verschiedenerlei Paradigmenwechseln. Some said to themselves, "Wow, I don't know what I have." Einige sagten vielleicht zu sich selbst, ich weiß gar nicht, was ich habe. Others said to themselves, andere haben vielleicht gesagt, I've got to do something about that. Da muss ich etwas machen. Shifting in our thinking. Das sind diese Veränderungen, die da stattfinden in unserem Denken. Reconsidering how we've been thinking and living. Wir denken neu drüber nach, wie wir da denken und wie wir leben. I want to talk a little bit about John the Baptist today. Ich möchte heute ein wenig sprechen über Johannes den Täufer and his message. Und über seine Botschaft. And my prayer is that we will all experience a paradigm shift. Und mein Gebet geht dahin, dass wir alle diesen Paradigmenwechsel erfahren. As to what his message was. Und zwar dahingehend, was seine Botschaft war. When you think of John the Baptist, what do you think of? Wenn man an Johannes den Täufer denkt, woran denkt man da? When you think of his message, what comes to mind? Wenn man an seine Botschaft denkt, was kommt an deinen Sinn? I would say for many, the first words that come to mind are. Also für viele sind vielleicht die ersten Worte, die uns in den Sinn kommen, die. He was a man who was calling the nation to turn from their sin. Er war ein Mann, der die Nation dazu rief, von ihren Sünden sich abzukehren. And he was. Und so war das auch. But if that's all you believe, then your paradigm is seriously flawed. Aber wenn das alles ist, woran ihr da denkt oder glaubt, dann hat euer Paradigma wirklich einen Mangel. And it's possible that the paradigm you live in as a believer is also seriously flawed. Und es kann sein, dass das Paradigma, worin ihr lebt als Gläubige, tatsächlich auch große Mängel hat. Depending on the background that you came out of. Abhängig von dem Hintergrund, aus dem er kommt. Only God's word has the power to change a paradigm. Nur Gottes Wort hat die Macht, ein Paradigma wirklich zu verändern. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. For the word of God is quick and powerful. Denn das Wort Gottes, es ist schnell und mächtig. Sharper than any two-edged sword. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. And it can pierce even to the dividing of the soul from the spirit. Und es kann durchdringen zu dem Scheiden von Seele und Geist. And can even discern the motives of the heart. Und es kann auch die Motive des Herzens unterscheiden. Now in John chapter 1 verse 6 it says that there was a man sent from God whose name was John. Johannes Kapitel 1 Vers 6. Da war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Verse 7, he came as a witness to testify about the light. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Lichte, mit alle durch ihn glaubten. That all might believe through him. Damit alle durch ihn glaubten. Not some, nicht einige, but all might believe through him. Damit alle durch ihn glaubten. Now let's go to Luke chapter 3. Gehen wir zu Lukas Kapitel 3. Starting with verse 3. Beginnen wir mit Vers 3. Speaking of John the Baptist. Und wiederum spricht es von Johannes dem Täufer. And he came into all the district around Jordan. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan. Preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. What does that mean? Was bedeutet das? He was preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So if you turn from your sins, wenn du dich da abwendest von deinen Sünden, you will be forgiven. Wirst du Vergebung haben. Is that what it says? Ist das das, was da steht? If you turn from your sins, you will be forgiven. Wenn du dich von deinen Sünden abwendest, dann wirst du Vergebung erhalten. So, if a Hare Krishna turns from his sins, wenn ein Hare Krishna sich von seinen Sünden abwendet, he will be forgiven. Der Vergebung haben. If anyone turns from their sins, they will be forgiven. Wenn irgendjemand von seinen Sünden sich abwendet, wird er Vergebung haben. What is repentance? Was ist Umkehr oder What Buße? What does this word repentance mean? Was bedeutet dieses Wort Buße, Umkehr oder Reue im Deutschen? It is the word metanoia. Im Griechischen Metanoia. If you look to the Greek translation of the Old Testament, wenn man sich die griechische Übersetzung des Alten Testaments anschaut, which is called the Septuagint, und die heißt Septuaginta, and you go to the book of Noah, Jonah, und man schaut das Buch Jonah an, you find that God is repenting. Und da kann man sehen, dass Gott da etwas bereut. And the same Greek word is used, und da ist dann auch das gleiche griechische Wort verwendet. There as it is here. Das gleiche griechische Wort findet sich dort genauso wie hier. And God repented und Gott reute es about what he was going to do to Nineveh. Er bereute, was er davor hatte, Nineveh anzutun. But we know that God doesn't sin. Aber wir wissen, dass Gott nicht sündigt. So how does this make sense? Also wie kann das irgendwie Sinn machen? What is flawed, was da mangelhaft ist, is our understanding of the word repentance. Unser Verständnis über das Wort Buße oder Umkehr. It has been theologically charged. Es ist irgendwie theologisch so aufgeladen worden. To mean something that's incomplete. Und es hat dazu geführt, dass es etwas scheinbar bedeutet, was unvollständig ist. If you look it up in a dictionary, wenn man das einmal nachschaut in einem Wörterbuch, you may find repentance means to turn from sin. Dann kann es sein, dass da vielleicht steht, Buße bedeutet, dass man sich abwendet von der Sünde. The fruit. Die Frucht of repentance der Umkehr oder der Buße is to turn from sin. Ist diese Abkehr von der Sünde. But repentance in itself does not mean that. Aber Buße oder Reue selbst bedeutet das nicht. Meta means change and noia means mind. Meta, der Begriff bedeutet Veränderung und nous ist der Verstand. The word nous or noia is your perceptive mind. Nous oder noia ist praktisch der wahrnehmende Verstand. It means to reconsider. Es bedeutet einfach, nochmal etwas zu überdenken. What you believe, zu überdenken, genau, was man da glaubt. Or what you're doing, oder auch, was man tut. To reconsider. Es noch einmal zu überdenken, es neu zu bedenken. Now if I was to go into an ice cream parlor today with Axel, also wenn wir heute irgendwie in einen Eissalon gehen würden, gemeinsam, what are you gonna get? Also was wirst du da haben wollen? Chocolate. Chocolate wäre super. I'll have chocolate, please. Also einmal Schokolade, bitte. Are you going to get vanilla? Okay, he's going to get vanilla. Vanille für mich. Here's your vanilla. Wait outside for me. Da ist deine Vanille. Wart mal draußen. And then I come out with like chocolate chip mocha or something. Chip, you know, mocha chip or something. Dann komme ich raus und habe das so Mocha irgendwie. I thought you ordered chocolate. Ich habe gedacht, du wolltest Schokolade haben. Yeah, I know, I did, but I repented. Naja, also ich habe gedacht, das wollte ich eigentlich, aber ich habe da das bereut. What do you mean you repented? Was, du hast das bereut? Well, also, I reconsidered. Ich habe das neu bedacht. I changed my mind. Ich habe da meinen Sinn geändert. This is what that word means. Das ist das, was dieses Wort bedeutet. And it's very important to understand it. Und es ist sehr wichtig, das richtig zu verstehen. And you'll see why. Und ihr könnt auch sehen, warum. Now, Luke 3:3. Lukas Kapitel 3, Vers 3. Now, we just mentioned from John 1 that the thrust of John the Baptist's ministry was that people would believe in Christ. Und ich habe das gerade euch ja gesagt aus Johannes 1, Vers 6, dass der Hauptstoßrichtung von dem Täufer die war, dass Leute zu Christus finden. And John came preaching a baptism. Und Johannes kam und hat eine Taufe gepredigt. Of reconsidering what you believe and how you're living for the forgiveness of sins. Er hat gepredigt, praktisch eine Taufe, der es darum geht, einfach neu zu bedenken, praktisch wie man lebt. Und Vergebung der Sünden zu erhalten. But the primary focus is on what you believe. Aber die Hauptausrichtung oder die Konzentration ist auf das, was man glaubt. Yesterday I read through the whole book of the Gospel of John. Also gestern habe ich das gesamte Johannesevangelium durchgelesen. I circled and read every time the word Jesus appeared. Und habe einfach mir umkreist jedes Mal, wenn Jesus auftauchte. And I circled in blue every time the word believe appeared. Und dann habe ich blau einfach umkreist, jedes Mal, wenn das Wort Glauben auftauchte. Believe appears 102 times. Das Wort Glauben erscheint dort 102 Mal. I had a purple marker for the word repentance. Und dann hatte ich da einen rosa Stift praktisch für das Wort Buße. But it never came. Aber es kam nie vor. Not even one time. Nicht einmal. The Gospel of John is the Gospel. It's the purpose of it we find in John chapter 20. Der Sinn oder der Zweck des Johannesevangeliums wird uns Kapitel 20 gegeben. 21 at the end of the chapter. Am Ende von Kapitel 21. That the purpose is to evangelize. Der Zweck ist zu evangelisieren. To bring people to Christ. Menschen zu Christus zu führen. Why is the word repentance never found in the Gospel of John? Warum findet sich das Wort Buße oder Umkehr nie im Johannesevangelium? Because when you use the word repentance, you have to ask yourself about what? Wenn du das Wort Buße oder Reue verwendest, dann musst du dich fragen, ja, reuen was denn und wovon? I repented. Ich bin umgekehrt. Ich habe es bereut. About what? Was? About what? Was? I don't know. About sin, right? Sünde, nicht? Maybe not. Vielleicht nicht. Could be about chocolate ice cream. Könnte auch Schokoladeneis sein. Could be about who you're going to marry. Wen du vielleicht heiratest. Where you're going to live. Wo du leben möchtest. It means a change of mind. Einfach ein Gesinnungswechsel. In Hebrews chapter 12, verse 15. In Hebräer Kapitel 12, Vers 17. It talks about Esau. Da spricht es von Esau. How Esau lost the blessing. Dass Esau seinen Segen verlor. And afterward he wept. Und später weinte er und bedauerte and he wanted it, und er wollte ihn but doch it haben. Says he found no place of repentance. Aber dann heißt es, er hat keinen Platz der Buße mehr gefunden. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means that God would not change his mind. Das bedeutet, dass Gott seinen Gedanken darüber nicht mehr ändern würde. This word repentance means to reconsider. Das Wort Reue bedeutet, dass man die Dinge noch einmal neu überdenkt. What you're doing. Überdenkt, was man and tut. And when the word is used to reconsider what you're believing, wenn das Wort in diesem Zusammenhang kommt, dass man neu überdenkt, was man glaubt, then the word is synonymous with faith. Dann ist es eigentlich synonym mit Glauben. That's why in Pentecost Peter would start, he would preach his message all about Christ. Und deswegen hat zu Pfingsten Petrus seine Botschaft begonnen, indem er nur über Christus sprach. And then they would say, "What shall we do?" Und die Folge war, was sollen wir tun, antworten and he would sie. Say, "Repent." Da sagte er, tut Buße. And be baptized for the forgiveness of your sins. Bereut es und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. What was he saying? Was sagt er da? Reconsider what you are believing. Bedenkt einfach ganz neu, was ihr da glaubt. And the fruits of it. Und die Frucht davon. Be baptized. Wird sein, dass ihr euch taufen lasst. For the forgiveness of your sins through Christ. Zur Vergebung der Sünden durch Christus. Now why is this important? Warum ist das wichtig? I'll tell you in a couple minutes. Ich werde es euch im Moment sagen. Let's go to Acts chapter 10, verse 43. Gehen wir zur Apostelgeschichte 10, Vers 43. Through his name, that's Jesus' name, everyone who believes in him receives forgiveness of sins. Dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Go back to the verse before. Gehen wir einen Vers zurück. The baptism of repentance for the forgiveness of sins. Lukas 3,3. Und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Go to the next verse. Believes in him receives forgiveness of sins. Dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. So either there are two separate messages. Entweder sind das zwei verschiedene Botschaften. Or our understanding of repentance is flawed. Oder unser Verständnis von Buße ist mangelhaft. If my understanding of repentance is flawed, maybe my Christian life paradigm is a little bit flawed. Wenn mein Verständnis von Buße da mangelhaft ist, dann ist vielleicht auch mein Verständnis des christlichen Lebens einfach mangelhaft. Let's go to Acts 19. Apostelgeschichte 19. Paul said, Paulus aber sprach, John baptized with the baptism of repentance. Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft. And then he explains it. Und dann erklärt er das. Telling the people to believe in him who was coming after him, that is Jesus. Indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme. Das ist an Jesus. Can we read that again? Können wir das nochmal lesen? Paul said, John the Baptist, John baptized with the baptism of repentance. Lesen wir es nochmal. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft. Telling the people to believe. Indem er dem Volk sagte, dass sie glauben sollten. Let's go further. Let's go back to Luke chapter 3. Gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 3. So, Vers 7. He began saying, this is John the Baptist. He began saying to the crowds who were going out to be baptized by him. Hier spricht Johannes der Täufer. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. You brood of vipers. Otternbrut. Imagine this. Right, all these people are coming out to be baptized. Da kommen all die Leute, das ganze Volk, um getauft zu werden. John, you should be real happy. Look at all the people. Johannes, bist du nicht glücklich? Schau die ganzen Leute. Vipers! Otternbrut! Snakes! Ihr Schlangen! Who told you of the wrath to come? Wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu fliehen? Hypocrites! Ihr Heuchler! Phonies! Ihr Heuchler! Vipers! Snakes. Schlangen. Verse 8. Vers 8. Therefore bear, watch this, bear fruits in keeping with repentance. Bringet nun der Buße würdige Früchte. What is the fruit? Was ist die Frucht? That's a changed life. Dieses veränderte Leben. The fruit is the turning from sin. Die Frucht ist das Abwenden von der Sünde. The fruit is a new lifestyle. Dieser neue Lebensstil. The fruit is different behavior. Ist ein verändertes Verhalten. The fruit is being kind when you were unkind. Die Frucht ist einfach freundlich zu sein, wo man doch eigentlich einen unfreundlichen Charakter hat. The fruit is forgiving those you've never forgiven. Die Frucht ist jemanden zu vergeben, den man nie vergeben konnte. The fruit is what you do. Die Frucht ist dann das, was du auch tust. Or what you choose not to do. Oder was du vielleicht, wozu du dich entscheidest, es nicht zu That's tun. The fruit. Das ist die Frucht. But the root aber die Wurzel is faith in Christ. Ist der Glaube an Christus. Now, when we mix these two up, und wenn wir diese beiden da verwechseln, our Christian paradigm is seriously flawed. Wenn wir die durcheinander bringen, dann ist unser christliches Paradigma also ganz, ganz ernstlich mangelhaft. Let's read on. Lesen wir weiter. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham for our father. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. He would say to us, do not begin to say to yourselves, you have Jesus as your Savior. Sagt zu euch selbst, ja, wir haben doch Jesus als unseren Retter. For I say to you that these stones, with these stones, God is able to raise up children to Abraham. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Verse 9. Indeed, the axe is already laid at the root of the tree. Schon ist aber auch die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Not at the fruit, at the root. Nicht an die Früchte, an die Wurzel. The fruit is what I do. Die Frucht ist ja das, was ich tue. But the root is what I believe. Aber die Wurzel ist das, was ich glaube. It's my paradigm. Das ist mein Paradigma. The axe is laid at the paradigm. Die Axt ist an das Paradigma gesetzt. Your paradigm is flawed. Das Paradigma, es ist mangelhaft. John chapter 3. Johannes Kapitel 3. Jesus had this conversation with Nicodemus. Jesus hatte dieses Gespräch mit Nikodemus. And he was this great teacher, a Pharisee. Nikodemus war ein großartiger Lehrer, ein Pharisäer. He comes to the Lord at night. Er kommt bei Nacht zum Herrn. Master, we know you're from God. Meister, wir wissen, dass du von Gott kommst. Who could do these works but someone from God? Wer könnte diese Werke tun? Er muss doch von Gott sein. And the Lord said, unless you are born again, you'll never see the kingdom. Aber der Herr antwortet ihnen, wenn du nicht von neuem geboren bist, wirst du nie das Reich Gottes sehen. How shall I enter into my mother's womb, he said. Neu geboren werden, wie soll ich denn zurückkehren in den Mutterleib meiner Mutter? And Jesus said to him, aber Jesus sagt you zu ihm, are a teacher of Israel and you don't understand these things. Du bist der Lehrer Israels und du verstehst diese Dinge nicht. That which is born of the flesh is the flesh. Das, was von Fleisch geboren ist, ist Fleisch. That which is born of the spirit is the spirit. Und was vom Geist geboren ist, ist Geist. And then he went on to say, how can I tell you of earthly things if you do not, how can I tell you of heavenly things if you don't believe earthly things? Dann sagte nur, wie kann ich dir von den himmlischen Dingen erzählen, wenn ihr die irdischen nicht glaubt? He said, like Moses lifted up the serpent. Hatte nicht Mose die Schlange erhöht? The son of man must be lifted up. Muss nicht genauso der Sohn des Menschen erhoben werden? And he will draw all men to himself. Und dann alle Menschen zu sich ziehen? And everyone who believes in him will have eternal life. Und alle, die an ihn glauben, werden ewiges Leben and haben. The next verse says, und im nächsten Vers heißt for es, God so loved the world that he sent his only begotten son. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn sandte. That whosoever would believe in him would not perish, but have eternal life. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. For the light came into the world. Denn das Licht kam in die Welt. That is to change the paradigm. Um eben dieses Paradigma zu verändern. But men chose darkness. Aber die Menschen wählten sich lieber die Dunkelheit. Because their deeds were wicked. Die Finsternis, denn ihre Taten waren böse. They wanted the fruit the way it was. Sie wollten die Frucht einfach so haben, wie es war. The paradigm is my root. Das Paradigma ist meine Wurzel. It's what I believe. Das, was ich glaube. If there's something wrong with my fruit, wenn da etwas verkehrt ist an meiner Frucht, where do I look? Wo muss ich hinschauen? To the root. Natürlich zur Wurzel. My dad, when he built our house in New Jersey, als mein Vater unser Haus baute in New Jersey, he planted these two cherry trees right in front. Da hat er zwei Kirschbäume gepflanzt, direkt vor dem Haus. By the time we were 18 years old, als wir so 18 waren dann, these trees were huge. They waren were so diese Bäume einfach riesengroß. And they had the most unbelievable cherries. Und die hatten einfach die unglaublichsten Kirschen. I mean millions of them. Einfach Millionen von Kirschen. Black cherries. Die schönen schwarzen Kirschen. I mean birds from everywhere. We had to put stuff over the nets over the trees because the birds from everywhere knew about these trees. Wir mussten ihn einhüllen in ein Netz, weil die Vögel von überall, sie wussten von diesen Kirschbäumen. There were so many cherries you couldn't give them away. Es waren so viele Kirschen, man konnte sie gar nicht überhaupt just austeilen. Just go up there and stuff your face and just eat and eat and eat. Einfach zupfen und zupfen und zupfen und dann sich vollfressen mit Kirschen. And then my father had this great idea. Und dann hatte mein Vater diese großartige Idee. He wanted even better cherries, even better. Er wollte noch bessere Kirschen haben, noch bessere Kirschen. So he opened up the septic tank. Also hat er wen? You know where the toilet goes into the ground. Okay, den Kanal geöffnet. And he put a hose down there. Und hat da einen Schlauch hinuntergelegt. And at night, when all the neighbors were sleeping, und in der Nacht, wenn all die Nachbarn da schliefen, he pumped out the poop. hat er die Fäkalien heraus. And he put it all around the roots of the tree. Herausgepumpt und hat dann damit die die Wurzeln gedüngt. To fertilize it. Um es zu düngen. He just overlooked one thing. Er hat aber eine Sache dabei übersehen. That there was a chemical in the septic tank to kill bacteria. Da gab es eine Chemikalie, also in diesem Fäkalientank, der die Bakterien töten sollte. Those trees never had another cherry on them till this day. Diese Kirschen oder Kirschbäume hatten keine Kirschen mehr an ihrem Baum bis zum heutigen Tag. My father died 24 years ago. Vor 24 Jahren starb mein Vater. I drove past the house last summer. Letzten Sommer bin ich am Haus vorbeigefahren. The new owners cut the trees down. Die neuen Eigentümer haben die Bäume einfach abgeschnitten. Right at the root. Direkt an der Wurzel. Because there was no fruit. Es gab keine Frucht mehr. None. Keine Frucht he mehr. Killed the root. Er hat die Wurzel umgebracht. And they looked great. Und sie haben großartig they ausgeschaut. Still stood there. Die standen immer noch da. Just like we do. So wie wir. We still look fine. Wir schauen immer noch schön we aus. Still have leaves somehow. Haben immer noch irgendwie die we Blätter. Still stand strong. Stehen da. Und so, stark. So it appears, so scheint es. But we have no fruit. Aber wir haben keine Frucht. Our behavior is not anything different than the world's. Unser Verhalten ist nicht mehr anders als das der Welt. The world would never know that we were a believer. Die Welt würde gar nicht mehr erkennen, dass wir gläubig sind. The people who work with us would be shocked to find out that we're Christians. Die Leute, die mit uns arbeiten, werden schockiert, wenn sie herausfinden, er ist ein Christ. You're kidding me. You're a Christian? Du machst Späße. Du bist ein Christ? Would have never known it. Das wäre mir nie there's eingefallen. No fruit on your tree. Das ist keine Frucht. There's nothing about you that makes you different. Da ist nichts an dir, was dich anders macht. There's nothing about you that makes you supernatural. Da ist nichts an dir, was dich vielleicht irgendwie übernatürlich sein ließe. So, what shall we do? Was sollen wir tun? There's only one thing. Gibt's da eine Sache? Let's go buy some plastic fruit. Kaufen wir uns Plastikfrüchte. And let's hang them. Hängen wir sie da auf. Here's one and here's one and vielleicht hier noch einen hin. Here's one and und dort einen hin. Let's focus on the fruit. Konzentrieren wir uns da auf die Früchte. And if we can't produce it, und wenn wir sie nicht produzieren können, we'll buy it. Werden wir sie kaufen. Somewhere. Na, irgendwo wird es schon geben. I mean, they gotta see something. Da muss doch was zu sehen sein. So we enter into hypocrisy. Und so kehren wir ein in die Heuchelei. We are something outward, wir versuchen da etwas äußerlich darzustellen, was wir innerlich aber nicht sind. The whole ministry of John the Baptist, der ganze Dienst von Johannes dem Täufer, was focused at the root. War da fokussiert auf die Wurzel. But how often, aber wie oft, we read a book or hear a message, lesen wir ein Buch oder hören eine Botschaft, or we counsel somebody, oder wir geben jemanden seelsorgerischen Rat about fixing the fruit. Und wir beschäftigen uns nur damit, dass wir irgendwie die Früchte in Ordnung bringen. You know what? You're kind of an unkind person. You have to learn to be kind. Du bist irgendwie ein bisschen eine unfreundliche Person. Vielleicht kannst du lernen, freundlicher zu sein. I can teach you. Ich kann dir das beibringen. Follow these steps. Hier sind die Schritte. Okay, when you see someone, wenn du jemanden siehst, just think. Denk I've einfach, got to be kind. Ich muss freundlich sein. Because Christians are kind. Christen sind ja freundlich. Okay, let's learn to be kind. Fangen wir an, lernen wir das mal. And so we fix the outside of the tree. Und so tun wir das irgendwie äußerlich in Ordnung bringen. But the inside is untouched. Aber das Innere ist gar nicht berührt. Let's look what John says here. Schauen wir mal, was Johannes sagt. Let's go back to the brood of vipers. Gehen wir zurück da zu den Now, Otternbrut. What was happening? Was passierte da? Even the religious leaders were coming to be baptized. Selbst die religiösen Führer kamen dort getauft zu werden. They were saying, hey, if we can't beat John, let's join John. Sie haben gesagt, wenn wir ihn nicht schlagen können, sind wir doch auf seiner Seite. All the people are coming to John. Das ganze Volk kommt zu ihm. Let's go to John too. Also lasst uns auch zu ihm hingehen. And let's get baptized. Und lasst uns taufen. Lassen. Look what he says. Schau mal, was er da sagt. Verse 8 again. Vers 8 nochmal. Therefore bear fruits in keeping with your new paradigm. Bringt nun der Buße würdige Früchte entsprechend eures Paradigmas. Repentance is a paradigm shift. Denn Buße ist ja dieser Wechsel des Paradigmas. About what you believe. Ein Wechsel des Paradigmas dahingehend, was wir glauben. If we can change what we believe, the behavior will follow. Wenn wir nur das ändern können, was wir glauben, wird das Verhalten ganz von alleine folgen. If you can fertilize the root, the fruit will come. Wenn du die Wurzeln praktisch düngen kannst, wird auch die Frucht kommen. The devil's not focused on our fruit, he's focused on our root. Der Teufel, er konzentriert sich nicht auf unsere Früchte, er konzentriert sich auf unsere Wurzeln. If he can just do to us what my dad did to those trees, he's successful. Wenn er uns das antun könnte, was mein Vater praktisch mit den Wurzeln machte, dann wäre er erfolgreich. Just put a little poison in with the fertilizer. Bisschen Gift da mit dem Dünger hinein. Okay, what does he say? Was sagt er da? Verse 9. Vers 9. Indeed, the axe is already laid at the root of the trees. Schon ist aber auch die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. So every tree that does not bear fruit is cut down and thrown into the fire. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Why? Warum? Because the fruit is an indication that the root, of what the condition of the root is. Denn die Frucht zeigt dir an, in was im Zustand sich die Wurzel befinden. Vers 10. And the crowds were questioning him, saying, then what shall we do? Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? And he would answer and say to them, er antwortete nur und sagte, the man who has two tunics is to share with him who has none. Wer zwei Leibröcke hat, teile dem mit, der keines hat. And he who has food is to do likewise. Wer Speise hat, tue gleicherweise. He said to the tax collectors, don't cheat the people. Er sagte zu den Steuereintreibern, bitte betrügt die Leute nicht. He said to the soldiers, zu den Soldaten sagte er, don't accuse anyone, klagt niemanden falsch an. And don't take anyone's money. Und nehmt von jemandem das Geld. Live your life. Lebt euer Leben. Live your life in accordance to what you believe. Lebt euer Leben doch in Übereinstimmung mit dem, was ihr glaubt. But what happens to us? Aber was geschieht mit uns? We get familiar. Wir werden zu vertraut. We believe. Wir glauben. But we don't believe. Und irgendwie glauben wir dann auch nicht. It's in the mind, but it's not in the heart. Irgendwo im Kopf, aber nicht im Herzen. We're not taking care of the root. Wir kümmern uns da nicht um die Wurzeln. And so there's fruit to some degree. Und so gibt es da ein paar Früchte, ja. Because we're really believers, we really are. Ja, weil wir ja Gläubige sind und wir sind es tatsächlich. Aren't we? Wirklich? Aren't we? Also, wirklich? Ask yourself. Stell dir diese Frage. The Lord will inspect the fruit. Der Herr wird die Früchte betrachten und inspizieren. And it will indicate to him what is the root. Aber es wird ihm zeigen, was die Wurzel ist. If my life, wenn mein Leben does not have good fruit, keine guten Früchte hervorbringt, what should I do? Was sollte ich tun? Fertilize my root. Meine Wurzeln neu tränken. What efforts do we make, was für Anstrengungen unternehmen wir, to fertilize our faith, um unseren Glauben neu zu tränken, neu zu düngen? Do we take time with the Lord? Nehmen wir uns die Zeit mit dem Herrn, to fertilize our root? Auf dass wir unsere Wurzeln tränken. It says in Hebrews 4, es heißt da in Hebräer 4, that the good news was preached, dass die gute Nachricht gepredigt wurde, but it only profited some, aber es hat nur einigen genützt. The ones that mixed it with faith. Es hat nur denen genützt, die auch Glauben damit mengten. So let's go back to the video. Gehen wir zurück zum Video. What did you think about it? Was hat er darüber gedacht? Some may have been watching and I don't even believe this is true. Einige haben vielleicht sich angeschaut und gesagt, na, das ist ja nicht mehr wahr, das ist ja gar nicht wahr. But it was true. Nein, das war wahr. It's a true story. Ist wahr. Eine wahre Geschichte. Some people will say, einige werden vielleicht sagen, okay, it's true, but I don't really care personally. Na gut, es war, aber was kümmert's mich? I don't really want to hurt your feelings, but I don't really care. Also möchte ich jetzt dir nicht zu nahe treten oder deine Gefühle verletzen. Mich kümmert's nicht. And some people will say, I do care. Einige werden sagen, oh doch. I really do care. Oh doch, das kümmert mich. With all of my heart. Das bekümmert mich von ganzem Herzen. Believe me. Glaube mir. But right now, aber I've got to go. Ich muss jetzt gehen. But I really do. I mean, I was so moved. I was crying. Ich war so bewegt. Ich habe sogar geweint. Believe me. Glaub mir. I really was. Wirklich, ja. I gotta go. I'm late. Aber jetzt muss ich gehen. Ich Can bin we spät. Talk about this next month? Wir sprechen darüber nächsten Monat. But then there's the honest heart. Und dann gibt es das ehrliche Herz. That receives the word. Das das Wort empfängt. It's an honest and good heart. Es ist ein ehrliches, ein gutes Herz. Do you know why it's so important to be honest? Wisst ihr, warum es so wichtig ist, ehrlich zu sein? Because the first thing about being honest. Das erste daran, ehrlich zu sein, ist. Is to say, Lord, I can't produce any fruit. Ja, ich kann keine Frucht hervorbringen. Please help me. Bitte hilf mir. I'm like a loser, I think. Ich bin so ein Versager. Spiritually, I mean, geistlich. I can produce nothing. Ich kann einem da nichts hervorbringen. And Jesus would say, that's right. Und Jesus sagt, ja. Johannes 15, Vers 5. Without me, you can do nothing. Ohne mich kannst du nichts. Come away a little bit. Warum kommst du denn ein bisschen beiseite? And let me minister to you. Und lass mich dir dienen. I would recommend this sometime. Ich würde das einfach empfehlen, dass du das einmal macht. Take the Gospel of John. Nimm das Johannesevangelium. Just go, read through it. Und liest einfach durch. Circle every time you see the word Jesus in red. Und umkreist euch das immer, wenn ihr das den Namen Jesus seht in rot. And every time you see the word believe in blue. Und dann jedes Mal, wenn ihr das Wort glauben seht, and then you in blau. We'll begin to understand John 6:29. Und dann fangen wir an zu verstehen, was Johannes 6, Vers 29 heißt. What is the work of God? Und was ist das Werk Gottes? To believe. Zu glauben. That's glauben. It? Das ist es. Try it. Versuch es. Try it. Versuch es. To believe. Zu glauben. First of all, that my paradigm is flawed. Zunächst einmal zu glauben, dass mein eigenes Paradigma ja mangelhaft ist. And to be ready to repent. Und dann bereit zu sein, das zu bereuen. About what I believe. Zu bereuen, was ich da glaube. But the only thing that can do that is an intake of His Word. Aber das Einzige, was das bewirken kann, ist, dass ich sein Wort einfach in mir aufnehme. When my faith is in order, und wenn mein Glaube einfach in Ordnung ist, I just need a little bit of nudge with my lifestyle. Dann brauche ich nur ein klein wenig einen Anstoß nudge. In dem Lebensstil, den ich habe. Amen. Let's pray. Amen. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we're so thankful for all that you've done for us in Jesus. Wir sind so dankbar für alles, was du für uns getan hast in Jesus. All of our sins are forgiven. All unsere Sünden sind vergeben. Our past is gone. Unsere Vergangenheit, sie ist einfach weg. We have a purpose for living. Wir haben einen Zweck fürs Leben. We have a home reserved in heaven. Wir haben ein Zuhause, ein Heim, ist für uns reserviert im Himmel. We know this. Wir wissen das. But do we believe it? Aber glauben wir das? Or is it pushed out of our minds? Das ist irgendwie aus unserem Verstand herausgedrängt. Help us to meditate on these truths. Hilf uns, dass wir über diese Dinge nachsinnen und über diese Wahrheiten. Let not your hearts be troubled. Lass euer Herz nicht bekümmert sein. You believe in God, believe in me. Ihr glaubt doch an Gott, glaubt doch an mich. In my father's house are many mansions. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. If it was not true, I would not tell you. Wenn es nicht so wahr wäre, würde ich es euch doch nicht gesagt haben. And I go to prepare a place for dass ich hingehe und einen Ort für euch vorbereite. Think about your mansion today. Eine Wohnung. Denkt über eure Wohnung nach. What does it look like? Wie würde es vielleicht ausschauen? How many windows does it have? Wie viele Fenster werden das sein? Can you picture it in your mind? Kannst du das vorstellen, so im Gedanken? What does the door look like? Wie wird die Tür ausschauen? Is it square? Vielleicht so quadratisch? Does it have a round top? Irgendwie vielleicht einen Torbogen? Does it have a glass window? Oder Glasfenster? You're gonna be there one day. Eines Tages wirst du dort sein. Think about it. Denk darüber nach. What do you want it to look like? Wie möchtest du, dass es ausschaut? It's there. Es ist da. It's waiting. Wartet auf dich. And it's ready. Und es ist bereit für dich. Lord Jesus, you're coming back soon. Herr Jesus, bald kommst du wieder. We know this. Wir wissen das. And we believe it. Und wir glauben es. But do we believe it? Aber glauben wir es wirklich? I pray, Lord, this morning. Herr, ich bete heute früh, that you would fill our hearts with hope. Dass unser Herzen füllt mit Hoffnung. To never focus on our fruit. darf uns nie einfach auf unsere Früchte ausrichten. In terms of changing our lives. Und es darum geht, unser Leben zu verändern. But to focus on the root. Sondern dass wir uns vielmehr auf unsere Wurzeln konzentrieren. Faith in your goodness. Auf den Glauben an deine Güte. Maybe you're here this morning, you've never received Christ. Und vielleicht bist du heute früh hier und hast Christus noch nie empfangen. Pray with me. Bete mit mir. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Father in heaven, forgive me. Vater im Himmel, vergib mir. I believe in Jesus. Ich glaube an Jesus. I've trusted myself. Ich habe auf mich vertraut. I've trusted in my own righteousness. In meine eigene Gerechtigkeit. This morning, aber heute früh I want to reconsider, möchte ich das neu überdenken. Who Jesus is. Überdenken und verändern, wer Jesus für mich ist. My Savior. Er ist doch mein Retter. My King. Mein König. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. I pray. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen.